Hast dein Gehirn mit Tannen, mein Schmutz verschüttet, denn wohl die Pelle ist dabei. Um etwas Zeit gebindet und da stehst du nur mit Wasser in deinen Augen. Und ich soll an dein verlorenes Wesen glauben. Dieser Welt wird einmal aus der Kruste reißen. Mach sie dir ganz im Brot die Füße schmeißen. Ja, das will ich nicht. Ja, das will ich nicht. Kein Boden, sagten sie, wenn sie ihre Heimat rot. Während arbeitslose Trinker ihre Frau verprügeln und einzelne Monster neue Städte bügeln. Dieser Weltgedärme aus der Kruste reißen. Was sie dir könnte vor die Füße schmeißen. Ja, das will ich nicht. Ja, das will ich nicht. Aus der Kruste reißen und sie der Grenze vor die Füße schmeißen.